something almost magical. To work, it needs naught but a little imagination. I think of it as the most personal. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Jailjammer, warum Knäste keine Lösung sind. Oder bis alle frei sind. Es wird draußen kälter und kälter und auch politisch sieht es gerade ganz schön düster aus. Wir haben nach der zweiten Folge ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Vielleicht mit der Hoffnung, dass Knäste und die Gesellschaft, die sie benötigt, so langsam verschwinden. Aber so kam es mal gar nicht. Und somit gibt es jetzt die dritte Folge, die ihren kleinen Beitrag für eine knastfreie Gesellschaft leisten möchte. Wir finden es schön, wichtig und kraftgebend, gerade auch in komplizierten und niederdrückenden Umständen, an der Idee eines befreienden Wandels festzuhalten. Sie auszubauen und damit nicht im Frust des Bestehenden unterzugehen. Was möchten wir mit dieser Folge? Zuallererst ist sie, genau wie die übrigen Folgen, ein solidarischer Gruß an alle Gefangenen. Mögen diese Schallwellen aus Wort und Musik die Knastmauern überwinden und euch zeigen, ihr seid nicht allein. Es gibt Leute da draußen, die an euch denken. Diese Sendung ist für euch. Diese Sendung ist aber auch für alle anderen. Denn die Idee, das Wissen über und die Praxis eines knastfreien Zusammenlebens ist ein Projekt vieler. Nicht allen wird gefallen, was wir in den nächsten 60 Minuten senden. Vor Veränderungen haben vor allem immer diejenigen Angst, deren ungerechte Privilegien zu Recht in Gefahr sind, oder diejenigen, die einfach auf menschenverachtende Techniken wie das Einsperren von Individuen oder auch das Abschieben von Menschen im Allgemeinen oder auch ganz konkret aus dem Knast oder dem Kirchenasyl abfahren. Umso erfreulicher, dass sich in Bremen gerade mehrere hunderte Menschen viele Nächte in Folge dieser Praxis entgegenstellen. Grüße an euch alle. Worauf fahren wir hingegen in dieser Folge ab? Womit werden wir uns unter anderem beschäftigen? Wir thematisieren Abschiebung aus dem Knast und Abschiebeknäste. Wir hören Stimmen und Grüße von starken Frauen, die in den 80ern in der Türkei im Militärgefängnis waren. Wir beschäftigen uns mit queeren Kämpfen in Knästen. Viel Spaß allen, until everyone is free. Por eso ya no dudo que tengo alas, por más que vengan malas rachas. La luz tiene más de dos caras, la noche se van con el alba. Que no soy lo que la gente esperaba, y aunque a veces la vida sabe rara, la endulza una buena mirada, buscarse remedios para el alma. Desde pequeñita me sentí desubicada, el mundo que creé dentro de mí una es mi morada. Yo no entendía nada, la tristeza en mi bajada. Me busqué la ruina por ser demasiado osada. Con 16 pensé en la muerte más veces de la planeada. Juicio y mala fama te dejan mal parada. La música la única que nunca a mí me fallaba. Ahora entiendo que en casa tenía oro, que la depresión no te deja ver, que el trabajo roba el tiempo pero no roba el amor. Se han ganado mi padre el cielo. Tengo algo que decir, tengo un propósito. Voy a dejar mi historia en este disco. Ojalá te salve como a mí lo mío. Al odio y destrucción le rendí culto. Rasgaba el amor de sus desprecios. Ahora miro atrás y doy las gracias. Me enseñó el dolor la importancia de las distancias. Que la vieja y la nueva escuela me deleiten. Que me permita investigar sin que me afecten las mentes cerradas. Que no aceptan a me callan en ninguna parte. Por eso ya no dudo que tengo alas, por más que vengan malas rachas. La luz tiene más de dos caras, la noche se va con el alba. Que no soy lo que la gente esperaba, y aunque a veces la vida sabe rara, la endulza una buena mirada, buscarse remedio para el alma, para el alma. Glückstadt ist eine Kleinstadt an der Unterelbe in Schleswig-Holstein. Seit August 2021 ist dort ein Abschiebeknast in Betrieb, der auch von Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern genutzt wird. Es gibt 60 Haftplätze und Menschen können dort bis zu 18 Monaten inhaftiert werden. Abschiebehaft ist keine Strafhaft, sondern ist nur dafür da, Abschiebungen leichter durchführen zu können. Das heißt, Menschen in Abschiebehaft haben keine sogenannte Straftat begangen. Ihr Fehler ist es, den falschen oder keinen Pass zu besitzen. Im Jahr 2022 waren insgesamt etwa 200 Menschen im Abschiebeknast Glückstadt inhaftiert. Es gibt immer wieder Proteste der Inhaftierten, wie auch Hungerstreiks und Fluchtversuche. Auch vor den Mauern gibt es schon seit der Planung des Knasts Protest und Aktion. Wir hören jetzt einen Redebeitrag von einer Demo am Abschiebeknast in Glückstadt von Mai 2024. Es geht jetzt um koloniale Kontinuitäten. Ich muss jetzt leider erstmal ganz kurz ein paar unschöne Worte vorlesen. Es ist folglich verboten, herrenlose Knechte, umlaufende Lediggänger, ohne Unterschied fremde und ausländische Bettler in diesen Fürstentümern zu gedulden, zu hausen, zu beherbergen und denselben Unterschlupf zu bieten. Generell fremdes oder unbekanntes Volk, zu Ross oder zu Fuß, soll nicht hausen oder zu beherbergen sein. Da braucht es allerhand fleißiger Nachforschung und sie sollen einen Schein aushändigen können. Das unnütze und verderbliche Gesindel darf im Reich nicht zu gedulden sein und ihnen auch kein sicher Geleit gegeben werden. Solch Gesindel alles Übel anstiftet und man soll sie folglich zurückweisen. Und da sie nicht weichen wollen, sind sie in gefängliche Haft zu bringen. Das sind nicht Worte, die das aktuelle Abschiebegefängnis in Glückstadt beschreiben, sondern das sind Worte von König Christian IV., der diese Stadt hier 1617 gegründet hat und der hier quasi eine Art Abschiebehaft vorschlägt. Der Gründer, der dort vor der Kirche mit seiner Büste steht. Und zu dieser Zeit trug Glückstadt bereits den Namen Toleranzstadt. Aber man kann eben nicht nur Menschen abschieben, sondern auch Geschichte, beziehungsweise das gehört beides miteinander zusammen. Heute, vor genau 365 Jahren, wurde hier in Glückstadt die sogenannte Glückstädter Afrikanische Kompanie gegründet. Ein Unternehmen, um sich am transatlantischen Sklavenhandel zu beteiligen. Im Abschiebeknast, zu dem wir gleich gehen werden, der eine Kaserne der Nazis war, in diesem Abschiebeknast hängte man damals 1936 Bilder des Glückstädter Künstlers Wehrmann auf. Diese Bilder zeigen den Aufbruch Brandenburger Sklavenschiffe an die Küste von Westafrika. Doch es stellt sich heraus, dass auch viele Glückstädter Akteure an dieser Sklaverei beteiligt gewesen sind. Das hat man lange ignoriert, unter anderem, weil die Quellen eben nicht hier in Glückstadt, sondern in Kopenhagen liegen, weil Glückstadt damals noch zum dänischen Königreich gehörte. Eine Recherche in Kopenhagen hat ergeben, wie bedeutend Glückstadt für die atlantische Sklaverei gewesen ist, wie viele Akteurinnen und Akteure aus Glückstadt sich an dieser Sklavereigeschichte beteiligt haben. Von hier, von Glückstadt aus, brach man bereits 1646 an die Küste von Westafrika auf, um die Länder zu kolonialisieren, Menschen zu versklaven, in die Amerikas oder etwa nach Brasilien zu bringen, um dann mit Zucker und Elfenbein beladen zurück nach Glückstadt zu fahren. Wenige Meter von hier, in dem Knast, wo man diese Bilder verherrlichend ausstellte, in dieser Kaserne, eröffnete man jetzt ein Abschiebegefängnis, in dem Menschen in alle Welt abgeschoben werden. Unter anderem werden die Menschen genau in die Länder abgeschoben, in die man von hier aus aufbrach, um die Menschen zu versklaven. Nach Guinea, Ghana, Gabun, Nigeria und weitere. Meiner Meinung nach darf die Erinnerung an diese Sklavereigeschichte nicht getrennt stattfinden vom Kampf gegen das Abschiebegefängnis und andersrum. Wir sehen hier eine Linie von dem Kolonialismus, von der Sklaverei, über den Faschismus und die Nazi-Kaserne bis zum heutigen Abschiebegefängnis. Von vielen dieser Sklavenschiffe wissen wir nur, weil sie aufgebracht, also überfallen worden sind. Eines dieser Schiffe, des Glückstädters Thomas Thorsen, was Menschen aus Afrika über 15 Jahre lang versklavte, eines dieser Schiffe wurde dann zum berühmtesten Piratenschiff, der Charlotte Amalia. Ich hatte mal einen Traum, wie diese Charlotte Amalia hier bei der Elbe auftaucht mit den 47 Kanonen und sie auf das Abschiebegefängnis feuert und es zum Einsturz bringt. Denn, um zu enden mit den Worten von der auch für dieses Abschiebegefängnis zuständigen Ministerin Touré, die in ihr Buch geschrieben hat, "Break down every door they build to keep you out",

hat Homayun keine Chance, bei ihnen zu sein. Homayun Sabetaras Geschichte ist kein Einzelfall. Über 2000 Menschen sitzen allein in Griechenland wegen sogenanntem Schmuggel von Menschen im Gefängnis. Das sind über 2000 Menschen, die allein aus dem Grund kriminalisiert werden, dass sie sich auf ihrer eigenen Flucht befinden. Sie alle kriminalisierte die EU, stellte sie vor Gericht und schickte sie im Durchschnitt 44 Jahre ins Gefängnis. Für Verbrechen, die sie nicht begangen haben. Seit dem europäischen Asylabkommen im Jahr 2015 stehen in Griechenland auf Schmuggel härtere Strafen als auf Mord. Die Kriminalisierung von Menschen auf der Flucht hat System. Und dieses System bedient sich eines Narrativs, das von der EU seit mehreren Jahren aufrechterhalten wird. Migrationsbewegungen werden als Sicherheitsproblem dargestellt und MigrantInnen als Bedrohung für die Gesellschaft betrachtet. Homayun Sabetara war kein Schmuggler, als er aus dem Iran floh. Er wurde erst durch das europäische Grenzregime zu einem gemacht. Es bräuchte keine Menschen, die Autos über Grenzen fahren oder seeuntaugliche Boote über das Mittelmeer steuern, wenn es sichere und legale Migrationsrouten gäbe. Im September 2024 fand, nach etlichen Versäumnissen, endlich der Berufungsprozess statt. Und die Strafe wurde auf 7 Jahre und 4 Monate reduziert, wodurch Homayun aus der Haft entlassen wurde. Ein positiver Asylbescheid und Sicherheit sind das aber noch lange nicht. Der Kampf geht weiter, für Homayun und all die anderen. Denn Migration ist kein Verbrechen. Flucht ist kein Verbrechen. Fluchthilfe ist kein Verbrechen. Free Homayun. Free them all. Before home, can't tell you how I feel. Keep your hands on that steering wheel. You asked for the truth. Going round in circles, I'm the duck to your goose. Treat you like all the others in the past. The situation, another wouldn't last. So I did it to myself. When I should have been thinking about your mental health. Even if I blocked and deleted, I still cheated. You were defeated. I tried hard when I should have tried harder. Round in circles, should have been like Mo Farah. See, I can't be the guy who isn't in your sheets. Cause even if I dropped you off, still have to leave. I'm not the type to fight. I'm not the type to write. I'm not the type to like. But you're the type to wipe. I'm not the type to fight. I'm not the type to write. I'm not the type to like. But you're the type to wipe. So keep your hands on the steering wheel. On the steering wheel. Time to be rowing, this ain't no time to be frowning. I look at your face, then I start smiling. But my insecurities have got me lying. So keep your hands on the steering wheel. The whip's automated, but I'm steering still. Keep your hands on that steering wheel. Disregard the way I made you feel. Mistake after mistake. Got you feeling this is all fake. It's such a shame, such a shame. But I make sure you get home safe. Mistake after mistake. Got you feeling this is all fake. But I make sure you get home safe. Such a shame. I'm not the type to fight. I'm not the type to write. I'm not the type to like. But you're the type to wipe. I'm not the type to fight. I'm not the type to write. I'm not the type to like. But you're the type to wipe. So keep your hands on the steering wheel. On the steering wheel. I'm not the type to write. I'm not the type to like. You're the type to write. Wer sich mit straffälligen Personen aus dem Nicht-EU-Ausland befasst, stößt in Bremen früher oder später unweigerlich auf das Referat 24. Das Referat 24 kümmert sich um Abschiebungen von straffälligen Menschen, meistens direkt aus dem Knast. Es ist nicht Teil des Migrationsamtes, sondern untersteht dem Senator für Inneres, Ulrich Meurer. Und auch wenn dieses auf den ersten Blick nur als Machtgehabe irgendeines Politikers erscheint, so hat es rechtlich doch eine extreme Relevanz. Denn gegen eine Verfügung des Referats 24 kann kein Widerspruch eingelegt, sondern es muss direkt eine Klage erhoben werden. Das Referat 24 wurde 2018 primär geschaffen, um islamistische Gefährder schneller auszuweisen. Da es von denen aber doch gar nicht so viele gibt, rückte schnell die Ausweisung von straffälligen Personen in den Mittelpunkt. Und scheinbar macht das Referat 24 seine Sache wirklich verantwortungsbewusst. Bis Mai 2024 wurden 11 erfolgreiche Abschiebungen und nur 4 gescheiterte verbucht. Beim Migrationsamt waren es derweil 46 gescheiterte Abschiebungen und 3 durchgeführte. Deswegen soll das Referat 24 in Zukunft für alle Abschiebungen in Bremen zuständig sein. Dass die vergleichsweise hohe Abschiebequote des Referats 24 einzig und allein daran liegt, dass sie direkt aus dem Knast abschieben und daher Menschen für gewöhnlich auch antreffen, interessiert dabei niemanden. Da die aktuell 10 Mitarbeitenden des Referats 24 eine besonders hohe Arbeitsmotivation zu haben scheinen und keinerlei Interesse an einer Lösung im Sinne der betroffenen Person zeigen, sollten dessen Auswirkungen auf ausreisepflichtige Menschen in Bremen dennoch nicht unterschätzt werden. Generell gilt für straffällige Personen, dass für sie neben den gewöhnlichen Hürden der Asylpolitik auch eine Ausweisung aufgrund der Straftat erfolgen kann. Hierfür muss die betroffene Person eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen, wobei nicht weiter definiert ist, wann jemand das tut, und es muss Wiederholungsgefahr bestehen. Dabei wiegt das Ausweisungsinteresse besonders schwer, wenn jemand zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren verurteilt wurde. In Bremen prüft der Senator für Inneres jedoch bereits ab einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten, unabhängig von der Deliktsart, die Möglichkeit einer Ausweisung und die Übernahme der Zuständigkeit ins Referat 24. Was bleiben überhaupt für Möglichkeiten für straffällige Menschen aus anderen Ländern, die bereits im Knast sitzen, sich gegen dieses Vorgehen zu wehren? Am allerwichtigsten ist die Unterstützung der kostenlosen Rechtsberatung. Alle 2 Wochen findet in der JVA Bremen eine kostenlose Rechtsberatung durch AnwältInnen des Asylrechts statt. Auch in anderen JVAs gibt es in der Regel Zugang zu einer kostenlosen Rechtsberatung. Diese sollte unbedingt in Anspruch genommen werden, denn das Asylrecht ist kompliziert und das Interesse der Behörde, sogenannte Gefährder abzuschieben, hoch, Tendenz steigend. Haben Menschen keinen gültigen Pass, können sie erstmal nicht abgeschoben werden und müssen eine Duldung erhalten. Tatsächlich ist Passlosigkeit in Bremen der häufigste Grund für eine nicht durchführbare Abschiebung. Oft wird jedoch versucht, Ersatzdokumente zu erhalten, die zur Abschiebung genutzt werden können. Es sollte sich somit nicht darauf verlassen werden, dass fehlende Passdokumente vor einer Ausweisung schützen. Außerdem führen kurzfristig gestellte Asylanträge oftmals zur Unterbrechung einer Rückführung. Im Falle eines Erstantrages ist die jeweilige Maßnahme sofort abzubrechen. Es lohnt sich immer, gegen eine Entscheidung Widerspruch, sofern möglich, einzulegen oder Klage zu erheben. Eine Abschiebung direkt aus der Haft ist für die Repressionsbehörden das Einfachste, denn dort finden sie die gesuchte Person immer. Jede zeitliche Verzögerung, insbesondere wenn sie zu einer Haftentlassung vorm Abschluss des Verfahrens führt, macht den Behörden das Leben schwerer und kann das eigene Leben schützen. Also für alle Menschen im Knast ohne deutschen Pass, spätestens wenn ihr erfahrt, dass das Referat 24 für euch zuständig ist, solltet ihr euch dringend Hilfe holen, und für alle Menschen mit deutschem Pass, egal ob im Knast oder draußen, unterstützt Betroffene mit Übersetzung, Kontakten, holt Hilfe und zeigt eure Solidarität durch wertschätzende Worte. Nach dem Putsch vom 12. September 1980 übernahm eine Militärjunta die Macht in der Türkei. Unmittelbar setzte eine Verhaftungswelle ein. Militärgerichte verurteilten politische GegnerInnen zu Haftstrafen und Todesurteilen. Eines der bekanntesten Folterzentren war das Militärgefängnis Marmak. 40 Jahre nach ihrer Haftzeit dokumentieren 50 Frauen ihre Geschichten in dem Buch »Die Frauen von Marmak«. Jede von ihnen erzählt in eigenen Worten von ihrem politischen Kampf, den grausamen Haftbedingungen und ihrer unermüdlichen Solidarität untereinander, die ihre stärkste Waffe gegen die Folter war. Vor kurzem haben drei von diesen Frauen ihr Buch auch hier in Bremen vorgestellt und ihre Geschichten erzählt. Mit ihrer Stärke und Erzählungen von unendlicher Solidarität haben sie uns inspiriert. In diesem Sinne schicken sie in dieser Sendung solidarische Grüße an alle Menschen, die hier eingesperrt sind. Solidarität mit allen Gefangenen. Bizler 1980 ve 1986 yılları arasında Hallo, Türkiye, wir sind Frauen, die zwischen 1980 und 1986 in der Türkei im Marmak Militärgefängnis festgehalten wurden. Cezaevinde neler yaşadığınızı aşağı yukarı Das, was ihr in den Gefängnissen erlebt, können wir uns ungefähr vorstellen. Verliert nicht eure Hoffnung. Hoch die Solidarität. Unsere Herzen sind mit euch. Sizinle. Teşekkürler. Cezaevinde kaldım Marmak'ta. Hallo zusammen. Ich habe 1,5 Jahre im Militärgefängnis in Marmak verbracht. Vor Marmak habe ich viel Folter erlitten. Marmak an sich war ein Folterort. Hayatta ya geri adım atacaksınız ya ileri. Bir başka şey yok bunun. Ihr werdet im Leben entweder einen Schritt rückwärts oder vorwärts machen. Es gibt nichts anderes. Yürüyün lütfen. Önünüzü açın. Ich bitte euch loszugehen und euch den Weg zu ebnen. Das Leben wird sich immer ändern und wandeln. Die Hoffnung in euren Herzen soll nicht weniger werden. Und kümmert euch um die Menschen, denen ihr euch nahe fühlt. Nehmt Unterstützung, gebt Unterstützung. Das wird euch voranbringen. Пробирає знов від сумних думок. Ти тепер далеко, мов над хатами димок. Та у моїй уяві ми вже поруч сидимо. Навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Пробирає знов від сумних думок. Ти тепер далеко, мов над хатами димок. Та у моїй уяві ми вже поруч сидимо. Навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Хай земля з небом зіткнеться, врятує нас твоя обітниця. І намертво тобою в сходи вбитий цвях. Бо йдемо вгору разом до кінця ми. І хай нас бурі будні грозами обливають. Хвирі моря ноги нам умивають. Ми далеко, знаю, що так буває. Сонце засинає за небо краєм. Та душі наші голі в цьому морі. І з відкритими серцями, якщо поряд є зла корінь, ми землі його не тягнем. Якщо доми мої хворі, приведи мене до тями. Бо в човні одному живемо життя ми. Сумних думок. Ти тепер далеко, мов над хатами димок. Та у моїй уяві ми вже поруч сидимо. Навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Пробирає знов від сумних думок. Ти тепер далеко, мов над хатами димок. Та у моїй уяві ми вже поруч сидимо. Навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Коли вимкнуть світло, ми не втратимо. Коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Хай в очах твоїх моя любов світиться. Хоч минає час і забира цвіт з лиця. Хай на відстані назріють вогні в серця. Те, що злите воєдино, не ділиться. Хай в очах твоїх моя любов світиться. Хоч минає час і забира цвіт з лиця. Хай на відстані назріють вогні в серця. Те, що злите воєдино, не ділиться. Die George Jackson Brigade war eine Stadtguerilla, die von 1975 bis 1978 in Seattle im US-Bundesstaat Washington aktiv war. Zu einer Zeit, in der es in vielen anderen Ländern ebenfalls Guerillagruppen gab. Der Name ist eine Solidaritätsbekundung zu George Jackson, einem inhaftierten Black Panther, der 1971 im Knast ermordet wurde. Ex-inhaftierte Arbeitslose, Ex-StudentInnen, KommunistInnen und AnarchistInnen der ArbeiterInnenklasse waren in der Brigade organisiert. Und mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder waren Frauen. Innerhalb der Gruppe gab es Freundschafts- und Liebesbeziehungen, wie auch queere Interessen und queeres Begehren. Was sie außerdem von anderen Guerillagruppen, insbesondere den autoritären Gruppen, unterschied, war, dass es keine AnführerInnen gab und daher auch alle Entscheidungen gemeinsam getroffen wurden. 1978 wurden die verbliebenen Mitglieder, die noch nicht tot oder bereits im Knast waren, kurz vor einem weiteren Banküberfall verhaftet. Bis dahin zeichnete sich die George Jackson Brigade insbesondere dadurch aus, dass sie gesellschaftliche Konflikte wie Arbeitskämpfe und Streiks bewaffnet unterstützte. Hierbei spielten vor allem sorgfältig geplante Bombenanschläge eine Rolle. Bankschließfächer, Trafostationen, Autohäuser, Gefängnisbehörden etc. Dabei sollte verhindert werden, Menschen zu verletzen. Viele ihrer Aktionen wurden daher auch von der ArbeiterInnenklasse sehr geschätzt. Einen dieser Streiks, der von der George Jackson Brigade unterstützt wurde, werden wir uns jetzt näher anschauen bzw. hören. Nämlich den längsten Arbeitsstreik in der Knastgeschichte des Bundesstaats Washington. Ganze 47 Tage. Super nice. Wir lesen aus dem wunderschönen Buch Queer Fire, lauschen dabei den Erinnerungen von Ed Mead, einem inhaftierten Mitglied der George Jackson Brigade, der sich maßgeblich im Knast gegen die sexualisierte Gewalt unter den gefangenen Männern organisiert hat. Man Against Sexism. Während ein Trommler einfach laut war, war eine Etage aus 24 Trommlern in rhythmischem Gleichklang schlagend eine beinahe betäubende und ermächtigende Erfahrung. Und mit 4 Etagen, mit je 24 Männern, die dies taten, war der überwältigende Klang wie Wellen aus Donner, die über den Gefängniskomplex rollten. Jeden Tag taten wir das, während jeden Essens, bis unsere Handballen abgenutzt waren und schmerzten. Und wir machten weiter Krach, nicht passiv, wie die in den Innereien eines gekenterten Ozeandampfers gefangenen Überlebenden, die periodisch dumpfe Schläge zu möglichen RetterInnen aussandten. Eher schon hämmerten wir wie Kämpfer, die ihren Genossen einen zuversichtlichen Schlachtruf aussandten, auf dass sie sich uns in einem höchst ruhmreichen Kampf um Gerechtigkeit anschließen sollten. Es war in der Zeit, als ich in der Isolation war, als mir die Idee kam, eine Organisation zu gründen, mit dem Ziel, Vergewaltigungen zwischen Gefangenen zu stoppen. Obwohl ich noch nicht viel Zeit unter der allgemeinen Bevölkerung Walla Wallas verbracht hatte, war ich durch den stetigen Fluss von Gefangenen in und aus dem Loch und zusammen mit meinen eigenen Erfahrungen in Isolation überzeugt, dass der Hauptwiderspruch unter den Gefangenen Sexismus war. Nicht weißer Rassismus, wie es in so vielen anderen Institutionen der Fall ist. Aber bevor das formelle Organisieren beginnen konnte, musste ich zuerst aus dem Loch kommen. Mein kleiner Newsletter fuhr fort, die 96 Männer im Big Red zu beeinflussen. Der Kampf gegen die schrecklichen Umstände, Schläge, das Fehlen von Unterhaltungsprogrammen, 23 Stunden Einschluss, schlechte Hygiene und so weiter, intensivierte sich. Die Einheit unter uns wuchs. Wir starteten eine Serie kleiner Arbeitsstreiks, in welchen sich die Portiers der Isoliereinheit weigerten zu putzen. Wir schrieben Siegesslogans auf die Wände der Einheit, warfen Abfall auf die Etage und zündeten ihn an, reichten Klagen beim Bundesgericht ein und überfluteten den Ort, indem wir die Toiletten mit Bettlaken verstopften und wiederholt spülten. Es gab Hungerstreiks, Forderungen an Gefängnisfunktionäre und es wurden Artikel geschrieben über progressive Publikationen außerhalb, wie Seattle's Northwest Passage. Dieser Trend entwickelte sich bis zu dem Punkt, an welchem alle 4 Etagen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiteten. Wir sahen uns selbst in etwas, was ein kontinuierlicher Kriegszustand mit unseren Peinigern genannt werden könnte. Langsam. Immer einen Schritt zurück nach 2 Schritten vorwärts, Fehler machend und durch den stetigen Kampf lernend, kam genug von uns zu dem Glauben, dass wir gemeinsam gewinnen könnten. Wir wussten, dass das, was uns angetan wurde, schrecklich falsch war, und wir kamen zu der Erkenntnis, dass uns nur ein andauernder Kampf Rettung bringen würde. Wir nannten uns Walla Walla Brothers. Was ich in den Gerichten nicht durchsetzen konnte, konnte ich durch unermüdlichen politischen Druck erreichen. Ich schaffte es schlussendlich, eine alte Schreibmaschine in meine Isolationszelle zu kriegen. Vielleicht hatte BJ Ray mehr Voraussicht als der Richter, da ich die Maschine, sobald meine Berufung erledigt war, dafür benutzte, ein schreibmaschinengeschriebenes Rundschreiben an meine Mitgefangenen im Loch zu verfassen. In meiner Zelle vor mich hintippend, machte ich so viele Kopien, wie ich konnte. Ich schrieb über die schrecklichen Umstände im Big Red, was es bräuchte, um sie zu ändern, und wer der wirkliche Feind war. Ich überlasse es der Fantasie der Leserin, was für eine Rhetorik ich damals benutzte. Wie plump auch immer meine Sprache war, die Botschaft kam bei meinen verzweifelten Lesern an. Die Schrift ging verstohlen von Etage zu Etage und dann von Zelle zu Zelle. Auch andere Gefangene schrieben Artikel, fügten ihre Stimme dem Ruf nach Widerstand hinzu. Bald kam es zu einem Kampf. Unsere Belohnung kam ziemlich schnell. Nach ungefähr 3 oder 4 Tagen periodischen Hämmerns auf unsere Metalltische, Tage, in denen unsere Peiniger alles in ihrer Macht Stehende taten, um uns zu stoppen, bekamen wir die Nachricht, dass alle Gefängnisinsassen im Arbeitsstreik waren. Sie hatten eine Liste von 14 Forderungen zusammengestellt. Der erste Punkt auf dieser Liste war die Forderung, spezifizierte Umstände in der Isoliereinheit zu korrigieren. Ein Sturm zog auf. Wir im Loch waren zuerst verständlicherweise verzückt über diese letzte Entwicklung der Ereignisse. Aber die Freude wurde schnell von einer verbissenen Entschlossenheit ersetzt, das zu gewinnen, was sich jetzt in einen größeren politischen Kampf verwandelt hatte. Wir mussten unsere Anstrengungen an allen Fronten verdoppeln, so limitiert sie auch waren. Sofort widmeten wir unsere Energie der Herausgabe von mehr und mehr Artikeln und der Unterstützung unserer Brüder der Gesamtbevölkerung, welche im Streik waren, so klein unsere Mittel auch waren. Der Streik dauerte 47 Tage, der längste in der Geschichte des Bundesstaates. Wir hätten wohl noch um einiges länger weitermachen müssen, hätten wir nicht von der George Jackson Brigade wertvolle bewaffnete Unterstützung bekommen. An Tag 43 zündete die Brigade in einem Bankschließfach einer Filiale der Rayner Bank in Seattle eine Bombe. Der daraus resultierende Knall gewann die Aufmerksamkeit der herrschenden Mächte. Das Begleitkommuniqué der George Jackson Brigade an die Radiostation Seattles überbrachte ihnen die Botschaft. Das Dokument wies darauf hin, dass es zwischen der Rayner Bank und dem Herausgeber der wichtigsten Zeitung im Bundesstaat, der Seattle Times, miteinander verbundene Direktorenposten gab. Das Kommuniqué hob hervor, dass die Medien an beinahe jedem der 43 Tage, in welchen die Gefangenen von Walla Walla im Streik waren, komplett einseitige Artikel über das Ereignis brachten. Darin eingeschlossen waren Interviews mit Gefängnisbeamten und Wärtern und verschiedenste andere Formen von Anti-Gefangenen-Propaganda. Aber nicht ein einziges Mal in der Entfaltung dieses bedeutenden Ereignisses wurde die Geschichte aus Sicht der Gefangenen erzählt. Nicht ein einziges Mal wurde ein einziges Wort eines Gefangenen zitiert. Das Kommuniqué versprach eine Fortsetzung der Sprengstoffanschläge auf Rayner-Banken, bis die Seattle Times eine ausgewogenere Haltung in der Berichterstattung dieser Geschichte einnehmen würde. Nun, ihr würdet den plötzlichen Meinungswechsel in der Bevölkerung des Bundesstaates nicht glauben. Bis Tag 42 und an all den Tagen davor gab es nicht den Hauch eines Hinweises, dass die Gefangenen legitime Beschwerden haben könnten. Aber an Tag 44 wurde endlich ein Gefangener interviewt. Ich glaube, er war nicht einmal Teil der inneren Bevölkerung, sondern einer der Farmarbeiter außerhalb der Mauern. Jedenfalls waren seine wenigen Worte genug, eine bundesstaatsweite Debatte auszulösen und eine Flut von Fakten über die abscheulichen Bedingungen unserer Existenz zu entfesseln. Die Quintessenz ist, dass meine Freunde und ich nach 9 Monaten im Loch in die allgemeine Bevölkerung entlassen wurden. Wir überlebten eine Hölle und waren auf der Schwelle zu einer anderen. Wir hatten jetzt einen frisch ernannten Sekretär des Department of Corrections in Olympia, einen liberaleren Gefängnisdirektor und einen neuen Wachhauptmann. Wir hatten auch ein kollektives Maß an Respekt von Seiten der meisten Gefangenen für unseren erfolgreichen Kampf in der Isolationseinheit. Aber für mich und einige meiner Freunde hatte sich nichts wirklich geändert. Genauso wie der Gang von den Straßen ins Gefängnis nur ein Wechsel der Front gewesen war, an welcher wir kämpften, so war es in unseren Augen auch mit dem Wechsel von der Isolationseinheit in die allgemeine Bevölkerung. Es gab noch so viel zu tun. Arts was poppin', my G. Bir hafta Beşehir 5 yıldız otel. Çürüdü omuzlarım Mario Bell. Manitam pofuduk oversize model. Yaptığım masa çok hoşuma gider. Bu rahat hayat için ödedim bedel. İsterim daha da diyemem yeter. Bilirim geldiğim o yer. Derdo derdo derdo derdo ya. Yoktu bu günümüş kalırdı yarına. Zarar bile gelir olmayan malına. Şimdi dönüp de bakıyorum başlarıma. Dokunur eşin dostum bile kanına. Yıkamazlar beni yeminim anıma. Yeminim annemin gözyaşlarına. Yaşamamalıyız bir daha. Derdo derdo derdo. İki bilet alıyorum bebek Yunanistan'a. Memlekete gelemiyorum acı verir insana. Şengenini çıkar bebek değil mi demiştim sana. Gelip yarış atı sürermişçesine. Bin bana gidek senin London'a. Big Ben'e Brixton'a. Harcamaları düşürme bende durur fix para. Benim o inşallah olamazsan derdo. Derdo sever Sergio. Melankoli falan acık arabes. Bir de rakı derdim attırıyor tempo. Bütün üzerine yatır rap değil kendo. İşi piri ben bro. Bütün gider deme içerim yani yarın olurum hango. Bize vurmaz derdo. Twitch kacıları sanki Nintendo. Twitch kacıları ola bana fando. Bitch kacılara görünüyor her yol. Bir hafta Beşehir 5 yıldız otel. Çürüdü omuzlarım Mario Bell. Manitam pofuduk oversize model. Yaptığım masa çok hoşuma gider. Bu rahat hayat için ödedim bedel. İsterim daha da diyemem yeter. Bilirim geldiğim o yer. Derdo derdo derdo derdo. Boşuna zorlamalar kafa yorma. Hiç sorma bugüne dek çektik neler. İnsanlar kopa bro götünü kolona. Jok girme şoka hep fitne ve şer. Belin küçük İstanbul o babam Bosforus. Basladım conko mu kafamız top dolu. Yine kazanacağız başka yok yok. Aldığım ilk günden beri mikrofonu. Berlin küçük İstanbul o babam Bosforus. Pastadım conko mu kafamız dop dolu. Yine kazanacağız başka yok yolu. Aldığım ilk günden beri mikrofonu. I'm international. HDP dost doğru yanımda dostlarım. Artfugi emolu nefret eder bizden. Kodumun yozları olmasaydı kazanamazdın on para. Boşuna zorlamala kafa yorma. Hiç sorma bugüne dek çektik neler. İnsanlar kol popro götünü kollan. O jok girme şoka hep fitne ve şer. Sarılıyorum aradan turku I'm blessed. Laflarım kurşundur sormaz adres. Kalbimiz korkma sokarız akrep gibi. Yamuk yaparsan kalana kan be. Her gün paso iyi çekmek çıkmaz beleş. Yanımda ceda var cema bir melez. Beşinci efes ve gelinen nefes. Ehliyet olmadan sürdüm mersene. Safladım affımı ezel bir kerkeniz. Yedim orasını esip tertemiz. Bir kasa su kasa bize gideriz. Kız dedi jokero dedim sikerim. Bir hafta Beşehir 5 yıldız otel. Çürüdü omuzları Mario Bell. Manitam pofuduk oversize model. Yaptığım masa çok hoşuma gider. Bu rahat hayat için ödedim bedel. İsterim daha da diyemem yeter. Bilirim geldiğim o yer. Derdo, derdo, derdo, derdo. Derdo, derdo, derdo. Derdo, derdo, derdo. Derdo, derdo, derdo. Derdo, derdo, derdo. Derdo, derdo. Derdo, derdo, derdo, derdo. Derdo, derdo, derdo, derdo. Derdo, derdo, derdo, derdo. Yeah, derdo, derdo, derdo, derdo. Yeah, derdo, derdo, derdo, derdo. Seit wir in unserer letzten Sendung kurz aktuelle Entwicklungen im Budapest-Komplex zusammengefasst haben, ist viel passiert. Nicht nur wurde im Juni mit Maya eine nicht-binäre Person nach Ungarn ausgeliefert, die Generalstaatsanwaltschaft Berlin beeilte sich extra, um einem Verbot durch das Bundesverfassungsgericht zuvorzukommen. Selbst die Bundesrechtsanwaltskammer bezeichnet dieses Vorgehen als in einem Rechtsstaat nicht hinnehmbar. Die Haftbedingungen sind wenig überraschend schlimm. Vieles kennen wir aus anderen Berichten. Isolation, mangelhafte Versorgung, Erniedrigung. 23 Stunden in der Zelle, eine Stunde auf dem Hof und immer alleine. In meiner Zelle ist eine Videokamera, die ununterbrochen angeschaltet ist. Es gibt unzählige Bettwanzen und Kakerlaken. Hygienische Produkte wurden mir vorenthalten. Ich musste mich eigentlich jeden Tag komplett vor Beamten entkleiden, also Intimdurchsuchung. Obwohl ich nur physischen Kontakt zu Beamten habe, schreibt Maya. Es scheint, so Mayas Vater Jarosch, als würde hier bewusst Folter eingesetzt, um einen jungen Menschen zu brechen. Bereits im Mai wurde Hanna in Nürnberg festgenommen. Und auch wenn inzwischen ein Verfahren in München angesetzt wurde, das im Februar beginnt, droht weiterhin eine Auslieferung nach Ungarn. Auch im Zusammenhang des Budapest-Komplexes verhaftet wurden im Oktober Nanuk, im November Johann und ein paar Tage später Gino in Frankreich. Am 20.01. nun haben sich 7 bisher Untergetauchte gestellt. Wir beenden unsere Sendung mit einem Grußwort einiger weiterhin Untergetauchter. liebe Freundinnen, die ihr jetzt hinter Gittern sitzt. Wir grüßen euch und wünschen euch alle Kraft für den Weg, der nun vor euch liegt. Mag nun auch eine Zeit hinter grauen Mauern und kalten Gittern auf euch warten, wird diese Zeit doch auch wieder vorbeigehen und wir werden hier draußen auf euch warten. Behaltet euren Drang nach Freiheit in euren Herzen und seid euch gewiss, dass ihr in Gedanken immer bei uns bleiben werdet. Liebe Genossinnen, die ihr aktuell überall in Solidarität auf der Straße seid, wir sind euch dankbar für eure Solidarität und wünschen euch viel Erfolg bei euren Aktivitäten. Wir stellen uns entschieden gegen jegliche Spaltungsversuche, den selbstbestimmten Schritt des Stellens gegen einen Verbleib im Untergrund auszuspielen. Die Genossinnen, die sich heute gestellt haben, haben in den vergangenen 2 Jahren bewiesen, dass es möglich ist, sich den Repressionsbehörden des Staates zu entziehen. Gerade im Angesicht steigender Repression sind die Erfahrungen der letzten 2 Jahre für uns als Bewegung wertvoll. Auf diese können wir aufbauen und das Leben im Untergrund ausbauen. Deshalb darf der Moment des selbstbestimmten Stellens nicht als eine Niederlage verstanden werden. Neben der Realität, dass es möglich ist, sich den Repressionsbehörden zu entziehen, muss es uns auch darum gehen, Teil der politischen Kämpfe zu werden und damit aus dem reinen Entziehen der Repression handelnde AkteurInnen zu werden. Das ist eine Aufgabe, vor der wir als gesamte Bewegung stehen. Durch eine gesellschaftliche Rechtsentwicklung, zunehmende Kriege und Sozialabbau, kurz einer Verschärfung der Krise des Kapitalismus, wird der Klassenkampf sich weiter vertiefen und damit die Repression weiter verschärfen. Das wird dazu führen, dass das Untertauchen immer mehr auf die Tagesordnung der revolutionären Linken gesetzt wird. Die Genossinnen haben hierfür einen wertvollen Beitrag geleistet, auf den wir aufbauen werden. Das sehen wir als unsere Aufgabe und diese Verantwortung tragen wir auch gegenüber den Genossinnen in Haft. Wir wünschen euch viel Kraft und Durchhaltevermögen. Wir werden uns in Freiheit wiedersehen. Heartbeat.